Rund 20 Journalisten hat Vattenfall eingeladen zum Auftakt einer ganzen Reihe von Pressegesprächen zum Thema Atomkraft. Bei Gebäck und Sprudel steht ein Vortrag auf dem Programm und das erste Thema scheint mutig gewählt. Der Leiter des Kinderkrebsregisters aus Mainz, Dr. Peter Kartsch, stellt die sogenannte KIK-Studie vor. Sie untersucht die Häufigkeit von Leukämiefällen bei Kindern, die in der Nähe von Kernkraftwerken wohnen. Wir haben um die 16 Kernkraftwerke, die längere Zeit in Deutschland in Betrieb waren, Landkreise darum definiert. Nicht wir, sondern unser Auftraggeber, das Bundesamt für Strahlenschutz, hat ein Expertengremium einberufen und die haben quasi vorgegeben, welche Region untersucht werden soll. Peter Kartsch hat die Studie geleitet. Er referiert über das Forschungsdesign, über statistische Wahrscheinlichkeiten und er erklärt das Ergebnis der Studie. Bei unserer bundesweiten Kernkraftwerkstudie ist herausgekommen, dass Kinder, die im Umkreis von 5 Kilometern um die 16 Kernkraftwerke wohnen, das Risiko, eine Leukämie zu kriegen, bei unter 5-Jährigen erhöht ist. Aber dieses Ergebnis, so Kartsch, hat ihn nicht überrascht, denn bisher deuten alle Studien darauf hin, dass in Reaktornähe öfter Kinder erkranken als anderswo. Besonders in der Elbmarsch in Nähe des Vattenfall-Reaktors Krümmel. Diese Gegend fällt aus dem Rahmen und bildet ein sogenanntes Leukämie-Cluster. In den letzten 19 Jahren erkranken dort 16 Kinder an Blutkrebs. Statistisch erwartbar wären gerade mal 5 Krankheitsfälle gewesen. Vor 1,5 Jahren, nach Veröffentlichung des Studienergebnisses, ging ein Aufschrei durch die Medienlandschaft, aber die Aufregung dauerte nicht lang, denn Kartsch und sein Forscherteam berichten nicht nur von der Häufung der Leukämiefälle, sondern sie liefern gleichzeitig auch eine nüchterne Deutung. Wir glauben nicht, dass es an der Strahlenexposition liegen kann, deswegen, weil die um ein Faktor 1000 bis 10.000-fach niedriger ist als die natürliche Strahlenbelastung, die jeder Bundesbürger unterliegt. Warum Vattenfall gerade die KIK-Studie zum Thema ihrer Pressegespräche macht, erklärt Konzernsprecherin Barbara Meyer-Bukow. Dass wir jetzt dieses Thema Leukämie-Cluster gewählt haben, war schlicht und einfach darauf zurückzuführen, dass neulich dieser neue Leukämiefall in der Nähe von Lüneburg aufgetreten ist. Und zwar wieder ganz in der Nähe des Atomreaktors Krümmel, der 17. Leukämiefall innerhalb von 19 Jahren. Für Vattenfall ist aber in puncto KIK-Studie offenbar weniger der Anstieg von Leukämieerkrankungen rings um die Atommeiler entscheidend, sondern etwas anderes, so Barbara Meyer-Bukow. Diese KIK-Studie zeigt uns, dass kein kausaler Zusammenhang zwischen den Kernkraftwerken und den Leukämieerkrankungen festzustellen ist. Es zeigt uns, dass es offensichtlich keine plausiblen Erklärungen für diese Erkrankungsfälle gibt. Und daraus muss man letztlich ableiten, dass die Ursachenforschung noch deutlich verstärkt werden muss. Einen Zusammenhang zwischen radioaktiver Strahlung und Kinderkrebs kann die Studie tatsächlich nicht herstellen. Aber genauso wenig, so Dr. Peter Kartsch, kann ein Einfluss des AKW-Betriebs auf die Körper der drumherum wohnenden Kinder ausgeschlossen werden. Ausschließen kann man das mit unserer Studie nicht. Unsere Studie dient auch nicht dazu, etwas zu beweisen oder auszuschließen. Solche Studien sind dafür auch nicht geeignet. Ich würde soweit auf gar keinen Fall gehen, dass man sagt, es ist auszuschließen. Am Ende bleibt die entscheidende Frage offen. Was könnte die Leukämiehäufungen auslösen, wenn nicht die Strahlung? Im heute erscheinenden Deutschen Ärzteblatt regt Peter Kartsch an, weiter zu forschen. Zum einen zur besonderen Strahlensensibilität von Kindern. Hier sollten alte Modelle überprüft werden. Und vielleicht, so Kartsch, könnten auch geografische Besonderheiten von AKW-Standorten eine Rolle spielen. Oft lägen die Reaktoren an Flüssen und in ländlichen Regionen, wo Landwirte Pestizide auf die Äcker sprühten, so Kartsch. Ein Einfluss dieser Faktoren auf die Häufung von Leukämiefällen lässt sich bisher allerdings auch nicht belegen.